SWR 2. Dschungel für Kinder. Nach Hause. Ein Hörspiel für Kinder von Susanne Lux-Meister. Na, jetzt trink doch endlich deinen Kakao aus. Der wird doch kalt. Alles in Ordnung? Klar. Hör mal, also... Was ist? Also heute ist doch Sonntag. Na und? Wir könnten doch vielleicht rausfahren an den See. Oh nein. Mit Elsa. Nicht schon wieder mit Elsa. Ich möchte am Wochenende endlich mal wieder was mit dir alleine machen. Aber Mel, du weißt doch, dass wir unter der Woche nicht viel Zeit haben, uns zu sehen, Elsa und ich. Aber habe ich dir schon erzählt? Leon und Vincent haben ein neues Schlauchboot. Da könntet ihr doch zusammen... Leon und Vincent sind doof. Was hast du gesagt? Prima. Und danach gibt's eine Überraschung. Na toll. Ganz klasse. Also was wartest du noch? Hopp, hopp, hol deine Sachen. Wie können Sie es wagen, Ihre Prinzessin zu so früher Stunde zu wecken? Sie sind entlassen. Hä? Hinaus! Wie können Sie es wagen? Na, hör mal, das ist mein Zimmer. Wo bin ich hier überhaupt? Wer sind Sie? Ich? Ich wohne hier, aber du, du bist doch Rosa? Rosa? Rosa? Wer soll denn das sein? Ich bin... Rosa ist meine Puppe. Ich habe sie von der Uroma geerbt. Papp, ich bin doch keine Puppe. Frechheit. Du siehst aber genauso aus wie Rosa. Und du hast dieselben Sachen an. Du musst Rosa sein. Ich habe sonst keine Puppe, die so aussieht. Ich bin nicht Rosa. Aber wer bist du? Du kennst mich nicht? Nö. Ach, mich kennt doch jeder. Ich bin aber nicht jeder. Wenn ich mich vorstellen darf. Prinzessin Mandarin von Mandarinenhain. Ah, und was willst du hier? Du freust dich wohl gar nicht, dass ich hier bin. Naja, wie heißt du überhaupt? Ja, Merl. Merl? Merl. Was für ein wunderschöner Name. Ich weiß nicht, ich kenne sonst niemanden, der so heißt. Merl, die erste und einzige, wunderbar. Ich würde lieber Lena heißen oder Lena. Katharina. Katharina, so kann jede heißen. Und warum kann ich nicht so heißen? Weil du... anscheinend was Besonderes bist. Woher willst du das wissen? Ich besuche nur besondere Leute. Ich will schließlich was erleben. Was erleben? Ausgerechnet hier? Bei mir? Ja. Wie kommst du denn darauf? Ach, keine Ahnung. Ich bin doch gerade erst aufgewacht. Findest du es nicht schön, Besuch zu bekommen? Du bist aber komischer Besuch. Tauchst plötzlich in meinem Zimmer auf und brüllst mich an. Ja, naja, ich gebe zu, das war nicht besonders höflich von mir. Mhm. Naja, ich dachte halt, du wärst meine neue Zofe, weißt du? Deine neue Zofe? Mhm. Bei uns zu Hause im Schloss haben wir immer so Ärger mit dem Personal. Meine letzte Zofe war sehr unhöflich, deswegen habe ich sie entlassen. Und da hat mein Bruder versprochen, dass er mir eine neue besorgen wird. Aber bitte, habe ich zu ihm gesagt, bitte, liebster Bruder, habe ich gesagt, nicht wieder so ein freches Ding. Nicht so ein freches ja, Ding. Was? Was? Kommst du jetzt endlich? Oh, oh, oh, oh. Wer ist denn das? Mel, jetzt mach aber mal zu. Mein Vater, wir fahren gleich zum See. Aber ich wollte dir gerade von unserem wunderschönen Mandarinenhain erzählen und von Mandarinenfest, das wir jedes Jahr feiern. Mel, jetzt reißt mir aber gleich der Geduldsfaden. Ha, wo ist nur dieser verdammte Badeanzug? Du kannst mich doch nicht hier in der Fremde ganz alleine sitzen lassen. Mel! Ich würde auch lieber hier bleiben. Ach, von wegen. Du willst lieber hinaus in die Welt, als meine wunderbaren Geschichten zu hören. Da kann ich ja gleich wieder gehen. Nein, bitte geh nicht. Ich würde dir gerne zuhören. Aber Papa will schon wieder, dass wir was mit Elsa machen und Leon und Vincent. Leon. Wer wohnt denn noch alles hier? Vincent und Leon wohnen doch nicht hier. Aha. Das sind die Kinder von Elsa. Mhm. Die sind ganz schrecklich. Aber Papa möchte was mit Elsa unternehmen. So. Und ich was mit Papa. Und es ist Wochenende. Also, wenn du diese Kinder sowieso nicht ausstehen kannst, dann musst du erst recht bei mir bleiben, liebste Mörle. Das geht doch nicht. Aber ich habe eine Idee. Ich nehme dich einfach mit an den See. Früher habe ich Rosa oft mitgenommen. Oh, ein See. Ich würde sehr gerne an einen See fahren. Ich steck dich in meinen Rucksack. Hä? Da sieht dich keiner. Oh, aber liebste Merle. Was? Nie und nimmer reise ich in einem Rucksack. Oh. Ja, was glaubst du, wenn du vor dir hast? Hm? Willst du vielleicht, dass Leon und Vincent dich sehen? Hm? Die schmeißen dich ins Wasser und tauchen dich unter, bis du keine Luft mehr kriegst. Bei meinen geliebten Magnerinen halten. So gemeint sind diese Jungen. Nun gut. Den reiß ich eben in einem Rucksack. Oh, ach, mein Bruder hat schon recht. Ja, die Schwester sagte immer, was müssen Sie los? Was müssen Sie sich auch immer abhalten? Bleiben Sie nicht, Sie müssen sich raus, so wie ich. Oh je. Dauert das denn noch lange hier? Alles in Ordnung, Merle? Oh, klar. Ich glaube, mir wird schlecht. Gleich sind wir da, Merle. Siehst du, da hinten ist schon der See. Ja, alles klar. Merle, soll ich dir den Rücken eincremen? Ach nee. Mir kannst du den Rücken eincremen, Elsa. Attacke! Boot zu Wasser lassen! Jetzt pack mal mit an, Vincent! Das ist aber so schwer! Jetzt komm schon, darüber! Los, steig ein, mach schon! Achtung, Achtung! Volle Kraft voraus! Volle Kraft voraus! Schau, Merlmäuschen, wie schön Leon und Vincent im Wasser spielen. Magst du da nicht mitmachen? Keine Lust! Och, diese entzückenden kleinen Piraten sind also Leon der Grässliche und Vincent der Grausame. Aber meine Güte, was haben die für ein lächerliches Piratenschiff? Oh, danke, Elsa. Puh, ich gehe mal ein bisschen spazieren. Lass den Rucksack da, wir passen schon auf deine Sachen auf. Bloß nicht. Ich will mir schließlich die wilden Piraten ansehen. Attacke! Ich nehme den Rucksack lieber mit. Na, darum will ich aber auch gebeten haben. Kannst du was sehen? Oh ja, vielen Dank, Merle. In deinem Rucksack sind genügend Löcher, durch die ich hervorragend durchschauen kann. Allerdings zieht es auch ein bisschen. Mir ist schon ganz fröstlich. Es ist doch total warm. Warm schon. Aber ich bin leider sehr empfindlich gegen Zug. Oh. Das tut mir aber leid. Mein Rucksack ist schon ziemlich alt. Überhaupt kein Problem, liebste Merle. Hauptsache, wir sind zusammen. Attacke! Klar zum Enter! Klar zum Enter! Attacke! Das ist gemein! Das ist spannend! Sehr amüsant, wirklich. Aber Merle, warum kommt Leon der Schreckliche direkt auf uns zu? Was will der von uns? Merle! Was hast du denn da in deinem Rucksack? Zeig doch mal! Merle, gib ihn sofort wieder her! Den nehmen wir mit ins Boot. Da ist sicher Proviant drin. Merle, Perle. Na, was haben wir denn da? So eine süße Puppe. Und so ein hübsches Kleidchen hat sie an. Gib sofort her. Sofort. Das ist doch gar keine Puppe. Merle Perle, Merle Perle, Merle Perle. Oh, wenn der mich weiter so rumschlenkert, muss ich mich wohl tatsächlich übergeben, Merle. Wenn ihr nicht aufpasst, ist euer blödes Boot weg. Leon, unser Boot, unser Boot. So ein Mist, total abgetrieben. Da, nimm deine dumme Puppe. Du bleibst, wo du bist, Vincent. Ich hol das Boot. Merle? Merle? Das Boot ist weg. Gleich ist es ganz weg. Sind sie weg? Gleich ist es weg. Ach, du lieber Schreck. Einer ist ja immer noch da. Da schau. Leon bringt es doch schon wieder zurück. Na, spielt ihr schön? Siehst du, Elsa, wie gut sich die Kinder verstehen? Du machst dir immer unnötige Sorgen. Wir müssen langsam los. Wir haben nämlich noch eine kleine Überraschung für euch. Oh. Also mir reichen die Überraschungen für heute. Ich will Heimfußball spielen. Also Leon, wirklich. Ich habe aber keine Lust. Ich will nach Hause. Ich auch. Schau dir mal dieses Haus an, Merle. Ist das nicht schön? Komm, ich zeig's dir mal von innen. Was ist das für ein Haus? Keine Ahnung. Na hopp, hopp, hopp. Ihm hinterher, wir müssen herausfinden, was dein Vater vorhat. Na gut, wenn du meinst. Oh, langsam, langsam. Hier ist immer noch ein bisschen übel, liebste Merle. Oh, nur gut, dass diese Jungs jetzt endlich verschwunden sind. Tolle Überraschung. Was soll ich in dem leeren Haus? Oh nein. Ich will Fußball spielen. Jetzt kommt schon. Leon, schau mal, der große Baum. Na los in den Garten, Vincent. Da klettern wir rauf. Na, Merlmäuschen, würdest du nicht gerne in einem so schönen Haus wohnen? Schau mal, wie die Sonne hereinscheint. Merlmäuschen. Hier würde ich gerne wohnen. Ach, Merlmäuschen. Und es ist gleich um die Ecke von eurem jetzigen Zuhause. Du kannst in deiner Schule bleiben. Was haben die denn vor? Und abends grillen wir alle im Garten. Ja. Komm, jetzt zeige ich dir mal dein Zimmer. Ich bin so müde. Ich will mir nichts mehr anschauen. Hans, schau, sie kann kaum noch die Augen offen halten. Ich glaube, es ist besser, wir fahren nach Hause. Ich fange mal die Jungs ein. Merle? Vincent! Hallo! Leon! Hallo! Merle! Ach, du kannst doch nicht einfach einschlafen und mich hier liegen lassen! Merle! Merle! Merle! Guten Morgen, Merle! Aufstehen! Aufstehen? Aber warum sind wir nicht mehr in dem Haus? Haus? Oh nein! Wo ist meine Prinzessin? Du träumst ja noch. Ich mach mal Frühstück. Putzke, putzke, putzke. Komm, Putz, hol mich aus diesem Rucksack raus und hol mich endlich da raus. Oh, oh nein. Was machst du denn in meinem Rucksack? Du hast mich gestern doch selber da reingesteckt. Es war sehr, sehr ungemütlich heute Nacht, so eingeschnürt auf dem Boden zu schlafen. Oh, ein Glück, dass dein Vater den Rucksack nicht auch noch im Auto vergessen hat. Da wäre ich womöglich erfroren. Noch nie in meinem Leben hat jemand gewagt, mich so zu behandeln. Aber warum? Du bist einfach eingeschlafen und hast keinen Pieps mehr von dir gegeben. Wie konntest du mir das nur antun? Ich hatte solche Angst, dass die mich da in dem Haus vergessen. Es tut mir so schrecklich leid. Ich verspreche, das kommt nie wieder vor. Ja, das kommt ganz sicher nie wieder vor. Weil ich nämlich auf der Stelle nach Hause gehen werde. Und zwar jetzt gleich. Hm? So behandelt man doch keine Prinzessin von Mandarinenhain. Bitte lass mich nicht allein. Papalapap. Du bist ja bisher ganz gut ohne mich zurechtgekommen. Außerdem hast du ja jetzt Vincent und Leon. Ich hasse Vincent und Leon. Du kannst dich ja bei deiner neuen Mama über sie beschweren. Was hast du gesagt? Ich meine ja nur, Elsa ist natürlich nicht deine richtige Mama. Nur so ungefähr wie eine Mama. Na ja, wie eine Mama eben. Ich persönlich habe natürlich keine Erfahrung mit Mamas, weil... Elsa ist nicht meine Mama. Ja, ich dachte ja nur, wenn ihr jetzt zusammen wohnt... Wie zusammen? Wer zusammen? Liebste Merle, Elsa und Vincent und Leon und du und dein Papa... Zieht doch alle zusammen gleich nächste Woche in das neue Haus. Oder sollte ich das etwa falsch verstanden haben? Vincent und Leon und Elsa wollen auch in dem neuen Haus wohnen? Also das scheint mir der Plan zu sein, liebste Merle. Das muss ich ganz schnell Papa erzählen. Ich denke, da erzählst du ihm nichts Neues. Das Türeknallen muss ich hier unbedingt abgewöhnen. Ach, wie schön ist es doch zu Hause. Keiner unserer Diener würde es je wagen, einen solchen Lärm zu veranstalten. Andererseits, was für ein wunderbares Abenteuer. Wenn ich wieder im Mandarinenheim bin, muss ich meinem Bruder alles haarklein genau erzählen. Hier ist dein Kakao. Papa. Was ist los? Wann willst du denn umziehen? Also, eigentlich schon nächste Woche. Ich weiß, das geht jetzt ein bisschen schnell. Aber schließlich ist alles so viel schöner dort. Ich habe schon Umzugskisten bestellt. Ich wusste, du würdest das Haus mögen. Papa, wegen mir müssen wir nicht umziehen. Aber es ist doch so schön. Und wir haben dann einen eigenen Garten. Du bekommst natürlich ein eigenes Zimmer, sogar mit Balkon und... Aber Vincent und Leon wollen sich auch in diesem Haus wohnen. Wegen dem Baum im Garten. Naja, also ich dachte, wir könnten alle zusammen... Wie bitte? Wir können doch nicht zusammen mit Vincent und Leon wohnen. Aber das Haus ist nicht so klein, wie es aussieht. Aber Papa... Es gibt sicher nur eine Küche. Wir können doch zusammen kochen. Und es gibt sicher nur eine Badewanne. Wir können doch nicht zusammen baden. Nein, das sicher nicht. Aber wir können uns das Bad ja teilen. Und den Garten? Den Garten auch. Aber dann müssen wir überall Absperrungen machen. Absperrungen? Vincent und Leon halten sich bestimmt nicht an die Absperrungen. Die werden immer da rumtrampeln, wo eigentlich unser Garten ist. Wie wäre es, wenn ich dir ein Gartenhäuschen baue? Nur für dich allein. Ganz für mich allein? Ganz für dich allein. Dann können Leon und Vincent von mir aus den großen Baum haben raufklettern und gleich wieder runterspringen. Das finde ich sowieso blöd. Und der Rest des Gartens gehört uns allen gemeinsam. Meinetwegen. Ich bin dann sowieso nur in meinem eigenen Haus. Na, dann mal los. Hol deine Sachen, ich fahre dich schnell zur Schule. Prinzessin Mandarin, stell dir vor, Papa baut ein Häuschen nur für uns beide. Oh, dass man hier aber auch nie in Ruhe ausschlafen kann. Wenn ich erst wieder in meinem Schloss bin, dann werde ich... Du kannst doch jetzt nicht in ein Schloss gehen. Was? Du musst erst mit mir zusammen umziehen. Schloss Papa baut ein Gartenhäuschen nur für uns allein. Ja, und da machen uns dann die kleinen wilden Piraten ihre Aufwartung. Wunderbar. Wir können unser Häuschen Mandarinenhain nennen, was? Wenn du willst. Unmöglich. Mein Mandarinenhain ist einzigartig auf der ganzen weiten Welt. Merle! Och, du solltest ihn sehen im Frühling. Merle, wo bleibst du denn? Wir müssen los. Wenn alle Mandarinenbäume auf einmal blühen... Ich muss jetzt los. Auf Wiedersehen. Oh, dann kann man unser Schloss kaum sehen. Die Mandarinenblüten zittern, zittern, zittern im Wind. Und alles ist wie mit Puderzucker bestreut. Im Schloss werden alle Fenster weit geöffnet und der Duft strömt herein und strömt herein. Merl? Merl! Irgendwie bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Jeden Abend malst du an deinem komischen Bauplan. So viel Arbeit für so ein kleines Häuschen. Ich finde, du übertreibst. Siehst du, hier ist die Tür und ich dachte, ein Fenster da und eins auf dieser Seite oder vielleicht besser da drüben. Es gibt wohl gar keine Türmchen. Hm? Türmchen? Türmchen? Da muss ich Papa fragen, ob das geht. Ach, Schloss Mandarinenhain hat so viele Türmchen, die könntest du gar nicht zählen. Du freust dich ja gar nicht auf das Häuschen. Du denkst immer nur an dein Schloss. Was soll eine echte Prinzessin in so einer Hundehütte? Dann geh doch zurück nach Hause, wenn es dir dort so gut gefällt. Wie du willst. Morgen früh bin ich verschwunden. Du wirst schon sehen. Warum haust du denn nicht jetzt gleich ab? Oh, also gut. Auf Wiedersehen! Ich gehe jetzt! Auf Wiedersehen! Du bist ja immer noch da. Ich glaube, ich schlafe mich vorher noch einmal so richtig aus. So? Wenn du nichts dagegen hast. Ist es so weit zu deinem Mandarinenhain? Hey, ich habe dich was gefragt. Was ist los? Nichts, nichts. Es ist alles in bester Ordnung. Liebste Merl. Was ist los? Was geht dich das an? Du willst mich doch nur so schnell wie möglich wieder loswerden. Na hör mal, du willst doch weg. Oh, das ist mir wirklich noch nie passiert. Was ist dir noch nie passiert? Dass ich mich nicht erinnern kann. Woran kannst du dich nicht erinnern? Es ist mir einfach vollkommen entfallen, wie ich nach Hause komme. Oh. Als du in der Schule warst, habe ich versucht, mich zu erinnern. Aber so sehr ich mich auch bemühe, es gelingt mir einfach nicht. Manchmal im Traum sehe ich den Heimweg fast vor mir. Aber dann... Wenn du mir noch ein bisschen von der Mandarinen erzählst, vielleicht fällt es dir dann wieder ein. Ja? Ja, leg los. Wenn du meinst... Also, wie du weißt, ist unser Schloss von einem riesigen Mandarinenhain umgeben. Und eines Tages, alle Mandarinen waren reif und wir feierten wie jedes Jahr das Mandarinenfest, da hat mein Bruder doch tatsächlich vor Begeisterung eine ganze Mandarine auf einmal verschluckt. Und dann hat er Tag für Tag darauf gewartet, dass ein kleines Bäumchen aus seinem Mund herauswachsen würde. Und tatsächlich eines Morgens... Merl, ich habe deine Umzugskartons mitgebracht. Was? Ich soll schon packen? Ich habe das Haus nur ein einziges Mal gesehen. Ach. Und jetzt soll ich gleich umziehen? Ach, du wirst es schon besser kennenlernen, wenn wir erst einmal dort wohnen. Na los, jetzt fang schon an. Was ist denn jetzt los? Hier ist wirklich einer lauter als der andere. Am besten, du schreibst gleich überall Merl drauf. Dann tragen die Umzugsleute sie direkt in dein neues Zimmer. Der feine Papa kann es ja kaum erwarten. Gerade erst haben sie den Kindern das Haus gezeigt und schwuppdiwupp ziehen die Herrschaften schon um. Also das würde ich mir nicht gefallen das lassen. Das Puppenbett kann man doch irgendwie zusammenklappen, oder? Wie kann dieser Mensch es wagen, mir einfach die Decke wegzuziehen? Was glaubt ihr denn, wenn er hier vor sich hat? Merl? Das Puppenbett muss heute Nacht unbedingt noch stehen bleiben. Kann deine Rosa nicht die letzte Nacht bei dir im Bett schlafen? Auf keinen Fall. Naja, wenn du unbedingt willst. Ich glaube, dann mache ich lieber mit meinen eigenen Sachen weiter. Bis heute Abend muss alles fertig sein. So eine Unverschämtheit! Erst diese grässlichen kleinen Piraten und dann noch das. Puppe! Puppe? Wie kommt dieser Vater dazu, mich mit so einem glubschäugigen Monster mit Glasaugen zu verwechseln? Mit so einem Menschen verbringe ich keine Nacht länger unter einem Dach. Aber Papa weiß doch nicht, dass du eine Prinzessin bist. Er denkt, du bist rosa. Das sieht man doch, wenn man eine Prinzessin vor sich hat. Mit wem redest du eigentlich, Merle? Mit gar keinem. Ist alles okay. Ach so. Puh, das war knapp. Warum stellst du mich eigentlich nicht vor? Schämst du dich etwa für mich? Wie kann man nur so blöd sein? Oh. Denkst du vielleicht, mein Vater glaubt an Prinzessinnen? Ha, der soll mich nur kennenlernen. Hallo, Papa. Das ist meine Freundin Prinzessin Mandarin von Mandarinhain. Sie möchte wieder nach Hause, in ihr Königreich. Weißt du vielleicht, wie man da hinkommt? Der wird sich totlachen. Hat dir das mit Leon und Vincent nicht schon gereicht? Doch, eigentlich schon. Naja, wenn wir erst in dem neuen Haus sind. Also umziehen ist sicher sehr spannend. Ich bin noch nie umgezogen. Wir wohnen schon seit ich denken kann im Schloss Mandarinenhain. Und mein Bruder sagt immer zu mir, liebste Schwester, sagt er immer zu mir, es ist doch nirgendwo so schön wie zu Hause, sagt er. Ich verstehe nicht, dass du ständig etwas Neues erleben willst. Du machst dir doch nur schwer allein. Eintritt verboten. Merle Perle kann ich mal richtig schreiben. Eintritt verboten. Aber das ist richtig, Leon. Das ist mein Zimmer. Mit den kleinen wilden Piraten unter einem Dach. Blöde Kuh. Das kann ja heiter werden. Verdammt! Jetzt hast du die Tür plötzlich wieder auf. Willst du mich umbringen? Meine Güte, ich wollte doch nur nachschauen, was mein Internet ist. Mir platzt gleich der Kopf. Was ist denn hier los? Dina ist schuld. Die hat die Tür zugeknallt und Vincent hat seinen Finger dazwischen. Und dann hat sie die Tür wieder aufgerissen. Und ich bin fast auf die Schnauze gefallen. Zeig mal her, Vincent. Merle, was soll das denn? Hab ich doch nicht extra gemacht. Ich bring dich mal runter zur Mama, Vincent. Und Merle, nicht in diesem Ton. Schatz, was ist denn passiert? Schatz, was ist denn passiert? Welchen Schatz sie wohl gemeint hat. Du wirst sehen, das wird noch sehr interessant, wenn der hier zusammen wohnt. Wenn wer zusammen wohnt? Wir alle natürlich. Wir wohnen nicht zusammen. Wir teilen uns nur das Haus. Ach so. Ich vergesse immer, dass du noch sehr klein bist. Ich werde bald 8. Eben. Du hast keine Ahnung vom Leben. Aber du... Wenn du einmal so viel erlebt hast wie ich, ja, dann... Kennst du noch mehr so blöde Sprüche? Du wirst schon sehen, wie recht ich habe. Ach, kümmer du dich doch lieber darum, wie du zurückkommst in dein blödes Schloss. Du kannst es anscheinend gar nicht erwarten, mich loszuwerden. Stimmt gar nicht. Ich freue mich doch, dass du nicht nach Hause kannst. Na, vielen Dank. Das ist wirklich sehr freundlich von dir. Tut mir leid. So habe ich das nicht gemeint. Ich wünsche mir eben, dass du noch ein bisschen hier bleibst. Papa will gleich am Wochenende unser Gartenhäuschen bauen. Da können wir zusammen einziehen. Nur wir zwei. Dann sind wir die alle los. Ich würde gerne noch länger hier bei dir bleiben, liebste Merle. Aber... Aber was? Es ist seltsam, aber seit ich nicht mehr weiß, wie ich heimkomme, habe ich solche Sehnsucht nach zu Hause. Letzte Nacht im Traum habe ich den Heimweg wieder fast vor mir gesehen. Aber am Morgen war alles weg. Ich muss mich irgendwie erinnern. Ich muss mich irgendwie erinnern. Ich muss mich irgendwie erinnern. Ich muss mich irgendwie erinnern. Ja, ja. Das erste Abendessen in unserem neuen Haus. Schön, nicht wahr? Aber morgen kochst du wieder, Papa. Ach, stimmt. Wir wollten uns abwechseln. Nicht wahr, Elsa? Mhm. Schmeckt's dir nicht, Merle? Merle! Merle, Elsa hat dich was gefragt. Merle, verdammt doch mal! Ach, lass sie, Hans. Du kannst sie doch nicht zwingen. Antworten ist doch wohl das Mindeste. Hans, bitte. Mama, mir ist total egal, wer das Abendessen macht. aber ich hasse Spiegeleier, die so auf beiden Seiten gebraten sind. Oh, tut mir leid, Leon, das habe ich extra für Mel gemacht. Das ist total eklig, Mama. Du weißt genau, dass ich das nicht mag. Du hast das absichtlich gemacht. Leon, wie redest du eigentlich mit deiner Mutter? Du lass mich bloß in Ruhe. Von dir lasse ich mir erst gar nichts sagen. Leon! Leon, so habe ich das doch nicht gemeint. Mein Finger ist schon wieder ganz, ganz. Schau mal, Merle, schau mal. Na, dein Papa ist ja ganz schön eifrig. Jetzt wohnt ihr gerade mal eine Woche hier und schon baut er dein Häuschen. Und Leon, der Schreckliche, legt sich auch ziemlich ins Zeug. Hast du in deinem Bauplan denn jetzt ein Türmchen eingezeichnet oder nicht? Ich wohne grundsätzlich nur in Schlössern mit mindestens einem Türmchen. Mist, genau auf den Daumen. Sag mal, Hans, wie machen wir die Aufhängung hier? Ich hab Nägel im Mund. Ich will auch ein Haus. Das ist gemein, dass nur Merle ein Haus kriegt. Ich brauche auch eines, weil bald kommt mich auch ein Prinz besuchen. Merle, ich muss dir da noch was sagen. Vincent, Schätzchen. Das ist das Baby wie ein Häuschen für sein Kuscheltier. Wir könnten für euch beide ein Baumhaus bauen. Was meinst du, Leon? Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Ein Baumhaus ist zu hoch. Da kann er runterfallen und dann tut er sich weh, oder er? Vincent, komm. Wenn er runterfällt, hole ich dein Tier ihm wieder hoch. Ja. Versprochen. Ja. Das ist kein Tier, sondern ein echter Prinz. Und wenn er runterfällt, ist er vielleicht ganz tot. Ach nein, Vincent. Sag mal, kann das sein, dass Vincent dich gesehen hat? Na ja. Er war gestern ganz zufällig in deinem Zimmer. Er ist wirklich niedlich. Vincent, der Neugierige. Vincent, du bist ja schon groß. Und du bist noch nie von einem Baum gefallen. Ich finde, ein Baumhaus ist eine tolle Idee. Ja. Ich fall doch nicht runter und bin tot, sondern... Wer fällt denn dann runter und ist tot? Mein Prinz. Prinz. Was hat Vincent in meinem Zimmer zu suchen? Meine Güte, du kennst mir aber auch rein gar nichts. Ich habe so vor mich hingesungen und das hat er wohl gehört. Und da ist er reingekommen. Na ja, und dann haben wir uns ein bisschen nett unterhalten. Ich glaube, er hat sowieso nichts begriffen. Er ist noch so klein, weißt du? Ist er auch wieder nicht. Was hast du ihm denn erzählt? Naja, bald kommt ein Prinz zu mir. Der hat zu Hause ein richtiges Schloss. Ja? Und was will ein echter Prinz hier bei uns, wenn er zu Hause ein ganzes Schloss hat? Vincent glaubt jedenfalls an Prinzessinnen. Was soll das alles? Du verwirrst ihn nur. Jetzt lass Vincent in Ruhe, Leon. Er ist nur so klein. Ich bin überhaupt nicht klein, weil der Prinz kommt extra wegen mir auf Besuch. Und dann erzählt er mir eine Geschichte. Lass ihn in Ruhe, Leon. Er hat eben viel Fantasie. Komm, Vincent, wir gehen nach drinnen und holen uns was zu trinken. Was hast du dir dabei gedacht? Oh, du tust immer so, als gehöre ich dir ganz alleine. Ich glaube, du bist einfach nur eifersüchtig. Mein Bruder ist auch so. Kaum verstehe ich mich mit einer Zofe mal ein bisschen besser, kommt er gleich angelaufen und ruft verzweifelt, oh, du liebst mich nicht mehr. Wie kannst du dich mit dem Personal gegen mich verbünden? Meine Zofe hat mir erzählt, dass er eines Tages... Was interessiert mich, deine Zofe? Oh, dein Bruder hört mir gerne zu, wenn ich Geschichten erzähle. Er ist nicht mein Bruder. Kein Wunder. Er ist dir auch überhaupt nicht ähnlich. Und er ist im Übrigen viel amüsanter als du. Das muss ich schon sagen. Du lässt ihn in Ruhe, oder? Oh, ist ja gut, liebste Merle. Hoffentlich. Kein Grund, sich so schrecklich aufzuregen. Ach, wenn ich mich doch nur erinnern könnte, wie ich nach Hause komme. Wenn ich mich doch nur erinnern könnte. Iss doch noch ein bisschen was, Merle. Er ist nicht gut. Wenn du sie im Magen hast, kann ich dir noch schnell einen Tee machen. Nein, nein, geht schon. Vincent, jetzt iss endlich dein Brot auf. Ich verpasse noch mal einen Termin. Immer trödelst du so herum. Vincent kann ja mit mir zur Schule gehen. Oh, Das wäre schön. Vielen Dank, Merl. Bist du sicher? Ja, klar. Kein Problem. Na dann. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Was macht denn deine Prinzessin so den ganzen Tag, wenn du in der Schule bist? Du weißt schon, dass es keine Prinzessinnen gibt. Bei dir ist aber eine zu Besuch. Quatsch und überhaupt. Was hast du in meinem Zimmer zu suchen? Sie hat einen Bruder und der kommt dann zu mir. Blödsinn, ihr Bruder geht nie weg von zu Hause. Also gibst du es zu. Was denn? Bei dir wohnt eine Prinzessin. Du kleiner Mistkerl. Wenn du gemein bist, sag ich's Leon. Leon glaubt nicht an Prinzessinnen. Und wenn doch? Wenn du das machst. Immer bist du so gemein zu mir. Sag mal, können wir das mit der Prinzessin nicht vor uns behalten? Nur wir beide? Nur wir beide? Das ist dann unser Geheimnis. Schwöre, dass du niemandem was von der Prinzessin erzählst. Ich schwöre. Wehe, du hältst dich nicht dran. Ich sag's nicht weiter, wirklich. Bleibt die Prinzessin jetzt immer bei dir? Nein, sie muss dringend zurück in ihr Schloss. Warum? Weil sie Heimweh hat. Und warum ist sie dann noch hier? Sie hat vergessen, wie sie nach Hause kommt. Der Prinz weiß, wie sie nach Hause kommt. Woher willst du das denn wissen? Er hat es mir gesagt, als ich geschlafen habe. So ein Quatsch. Gar nicht Quatsch. Das stimmt total. Du wirst schon sehen. Was hat er denn gesagt, dein Prinz? Sie muss einfach nur loslaufen, hat er gesagt. Und sie muss immer einen Schritt vor den anderen setzen. Na, der ist ja ganz besonders schlau. Und dann hat er noch gesagt, wenn ihr sie nicht gehen lasst, findet sie niemals zurück. Warum will sie überhaupt unbedingt zurück? Weil sie Sehnsucht hat. Ist es nicht schön mit mir oder was? Es ist sehr schön mit dir. Wir müssen jetzt mal weiter, sonst kommen wir zu spät in die Schule. Heute Nacht kann ich wirklich nicht länger warten. Ich muss versuchen, nach Hause zu kommen. Dass diese kleinen Mädchen heute aber auch so gar keine Ordnung halten können. Och, Merl. Auf Wiedersehen, liebste Merl. Es war hervorragend interessant bei dir. Viel Glück mit Leon und Vincent und... Hier kann man sich aber wirklich beide Beine brechen. Geschafft. Bis bald, Merl. Bis bald. Vincent, wach doch endlich auf! Vincent! Mama! Hilfe, Mama! Psst, ich bin's doch nur. Merl. Merl? Sie ist weg. Sie ist einfach weg. Mama? Nein. Die Prinzessin. Die Prinzessin ist weg. Was ist los? Ich bin gerade aufgewacht und da habe ich gesehen, dass sie weg ist. Sie ist nach Hause gegangen. Aber ich habe ihr nicht erzählt, was der Prinz gesagt hat. Ehrenwort. Sie hat sich nicht mehr Tschüss gesagt. Dann kommt der Prinz auch nicht zu mir, wenn die Prinzessin weg ist. Was sitzen die beiden so trübselig auf der Wiese? Die wollen wohl nicht mit uns frühstücken. Meinst du? Ich bin schon davon aufgewacht, wie die rumgeheult haben in Vincents Zimmer. Was? Sie haben irgendwelche Puppen oder Kuscheltiere oder sowas verloren. Was haben die verloren? Also ich gehe Fußball spielen. Ich sag dir, die brüten was aus. Ach, dass du immer gleich denkst, sie werden krank. Tja, das ist oft so. Merl, Vincent, wie wäre es mit einem kleinen Picknick zum Frühstück? Ihr bleibt gemütlich auf der Wiese sitzen und ich bringe euch was Feines. Picknick. Na, toll. Hab keinen Hunger. Na ja, wir können es mit ins Gartenhäuschen nehmen. Dann lassen sie uns wenigstens in Ruhe. Na gut. So, ich habe euch einen kleinen Korb gepackt. Tut mir leid, Vincent, ich kann deine Schokoladenkekse nicht finden. Schokoladenkekse zum Frühstück? Falls sie doch krank werden, ist das bestimmt nicht gut. Gerade hast du noch gesagt, sie werden nicht krank. Hab ich? Mhm. Ist schon in Ordnung, ohne Kekse. Wir nehmen den Korb mit in mein Gartenhaus. Tschüss, Mami. Danke schön. Viel Spaß, ihr beiden. Viel Spaß. Was muss ich Papa sagen? Die Tür vom Gartenhaus klemmt total. Vincent, halt mal den Korb. Okay. Komisch. Warum sind denn die Vorhänge zu? Ganz schön dunkel hier drin. Du hast meine Schokoladenkekse geklaut. Hab ich nicht. Da sind lauter Krümel auf dem Tisch. Psst, Vincent. Was ist? Die Prinzessin, sie ist gar nicht weg. Sie liegt da hinten und schläft. Wo? Da, auf der Bank. Sie hat sich in die Tischdecke eingerollt. Schau, da hinten? Psst, nicht so nah ran. Sie hasst es, wenn man sie aufweckt. Na, bald ist sie nicht gekommen. Die schläft doch nicht. Na klar. Sie schnarcht furchtbar, wenn sie schläft, hast du gesagt. Ich höre aber nichts. Dann schnarcht sie heute halt mal nicht. Sie sieht traurig aus. Sie sieht genauso aus wie deine Puppe. Wenn sie das hört, wird sie furchtbar wütend. Ist aber so. Komm, wir machen das Picknick draußen. Sie muss sich erst mal richtig ausschlafen. Und dann? Müssen wir es ihr sagen. Was? Dass wir nichts dagegen haben, wenn sie weggeht. Und dass du vielleicht weißt, wie sie nach Hause kommt. Nicht vielleicht. Ich weiß das ganz bestimmt. Der Prinz hat gesagt, sie soll einfach nur loslaufen. Immer geradeaus. Immer einen Schritt vor den anderen. Ja, ja. Aber vorher muss sie mir noch eine Geschichte erzählen. Stimmt's, Merl? Psst, jetzt komm schon. Warum kommen Sie jetzt wieder raus aus Ihrem Häuschen? Meine Güte, Elsa. Sie haben es sich eben anders überlegt. Jetzt lass doch mal die Kinder. Denen fehlt nichts. Na. Was hast du denn? Na, ich finde, sie sehen irgendwie mitgenommen aus. Aber ich glaube, du hast recht. Krank sind sie nicht. Ich weiß nicht, was du hast. Schau, wie einträchtig sie da vor ihrem Häuschen frühstücken. Ich weiß nicht so recht. Warum schläft sie da rund? Ich glaube, sie träumt so gern von zu Hause. Und von ihrem Bruder. Warum kann der nicht auch zu uns kommen? Dann würde sie sicher noch ein bisschen hier bleiben. Der Prinz geht nicht gern weg von zu Hause. Ich will auch nicht weg von zu Hause, sonst würde ich ihn mal in seinem Schloss besuchen. Wir können auch nicht einfach von hier weggehen. Wir können Papa nicht alleine lassen. Und Mama und Leon. Ach, der. Der hätte dann nur niemanden mehr, den er ärgern kann. Was habe ich dann nur geträumt? Was habe ich nur... Ich soll einfach nur loslaufen? Ich verstehe einfach schon, dass sie Heimweh hat. Nur loslaufen? Also, na ja, ich auch. Ich sag ihr auch gleich, dass es in Ordnung ist, wenn sie weggeht. Immer geradeaus? Immer geradeaus? Aber schade ist es schon. Schritt? Klar. Einen Schritt vor sehr schade. Anderen? Einen Schritt? Einen Schritt vor den anderen. Ich kann es ja mal ausprobieren. Hast du das gehört? Was? Ich habe nichts gehört. Merl, schau mal. Was? Sie hat die Vorhänge aufgezogen. Jetzt macht sie die Tür auf. Ich gehe einfach immer gerade. Was hat sie da unter dem Arm? Aus. Meine Schokoladenkekse. Immer gerade aus. Sie geht sicher spazieren. Nein, Vincent. Ich glaube, jetzt geht sie wirklich. Sie sieht uns nicht. Immer gerade. Prinzessin! Prinzessin Mandarin! Auf Wiedersehen. Sie sieht uns wirklich nicht, Vincent. Und hören tut sie uns auch nicht. Prinzessin Mandarin! Vincent, lass sie. Schau, sie geht einfach geradeaus und schaut nicht nach links, nicht nach rechts. Immer einen Schritt vor den anderen. Genau wie Vincent. Es der Prinz gesagt hat. Nein. Wo ist sie jetzt? Abendessen. Irgendwo da hinten im Gras. Ich sehe sie nicht mehr. Ich kann sie auch nicht mehr sehen. Jetzt ist sie weg. Sie kommt bestimmt bald wieder. Und dann bringt sie ihren Bruder mit. Aber... Hör auf zu heulen, Vincent. Komm, wir gehen nach Hause. Okay, Merl. Gehen wir nach Hause. Nach Hause von Susanne Luxmeister. Es sprachen Merl Jana Köpke, Prinzessin Adriana Kotschian, Hans Klaus Gramüller, Leon Jascha Stiller, Vincent Robert Bischof, Elsa Johanna Niedermüller. Ton und Technik Christiana Schneggenburger und Renate Tiffert. Regieassistenz Johannes Meyer, Regie Günther Maurer. Musik Arndt Wirth. Redaktion Elisabeth Arzberger. Produktion Südwestrundfunk 2006.